Tannen weisen die Sterne und der Isar will schäumender Flut. In das Lager auf Wahrheit in der Ferne, doch du rübelst ein wütendes Blut. In das Lager auf Wahrheit in der Ferne, doch du rübelst ein wütendes Blut. Komm zu uns ans flackernde Feuer, in die Berge bei Stöbern Michelin. Komm zu uns ans flackernde Feuer, in die Berge bei Stöbern Michelin. Schütz die Zelte, die Wahrheit auf die Säule. Komm zu uns, halt mit uns neue Wacht. Schütz die Zelte, die Wahrheit auf die Säule. Komm zu uns, halt mit uns neue Wacht. Höre Lübezahl, was wir klagen. Volk und Heimat ist immer mehr frei. Höre Lübezahl, was wir klagen. Volk und Heimat ist immer mehr frei. Schick die Keule, die in den alten Tag.